Kapitel 10 – Ein Blick in die Zukunft. Auftakt. Aufgabe 1a. Ach, schon wieder aufstehen. Was ist denn... Wie sieht's denn hier aus? Wo bin ich? Schatz, hast du was gesagt? Steh endlich auf, du Faultier! Na, hast du gut geschlafen? Ach je, was ist denn mit dir los? Hast du schlecht geträumt? Na komm, jetzt geh erst mal duschen, dann wirst du richtig wach. Duschen? Ja, klar. Wo ist denn hier das Badezimmer? Verdammt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und wer ist diese Frau? Naja, mal sehen. Glück gehabt, da ist ja das Badezimmer. Oh, das tut gut. Welches Handtuch nehme ich jetzt? Egal, ich nehme mal das hier. So, jetzt erstmal eine heiße Dusche. Dann hört der Spuk hier bestimmt auf. Hä? Wie geht das denn hier auf? Huch! Wow! Simsalabim und Sesam, öffne dich. Das ist ja cool. Na super. Und wo geht das jetzt an? Huiuiuiui, das ist ja abgefahren hier. Guten Morgen. Ist die Temperatur so angenehm? Was? Das gibt's doch nicht. Das ist wohl ein Witz. Wie bitte? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ist die Temperatur so angenehm? Ja, sehr angenehm. Oder geht's noch ein bisschen wärmer, bitte? Ein bisschen wärmer. Aber gerne. Ist es so recht? Perfekt. Sie haben zugenommen. Ihr Gewicht beträgt genau 98 Kilo. Das ist bei Ihrer Größe von 1,85 Meter doch ein bisschen zu viel. Damit Sie mit Ihrem Gewicht weniger Probleme haben, gebe ich die Daten an die Frühstücksausgabe weiter. Ihre Kreislaufwerte sind aber stabil. Herzlichen Glückwunsch. Und auch die Herzfrequenz ist bestens. Die Gehirnströme sind ja förmlich reißend. Was geht Ihnen denn alles so durch den Kopf? Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Hä? Bitte vergessen Sie nicht, sich einzuseifen. Wir wollen ja nicht unnötig kostbares Wasser verschwenden. Ich glaube, ich spinne. Fertig. Ich bräuchte bitte wieder Wasser. Wie Sie wünschen. Hallo. Ich habe mir die Klamotten genommen, die da im Badezimmer lagen. Ist das in Ordnung? Schatz, die Kleider hast du doch gestern noch so bestellt. Warum soll denn das jetzt nicht in Ordnung sein? Ach klar, hab ich so bestellt. Na dann. Ui, du hast schon den Tisch gedeckt. Vielen Dank. Sag mal, bist du okay? Aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Die Zeiten, wo wir unser Frühstück noch selber gemacht haben, sind doch schon lange vorbei. Wie schon lange vorbei? Und wer macht uns jetzt unser Frühstück? Frederik, ist bei dir wirklich alles okay? Nimmst du mich auf den Arm? Naja, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich kann mich an nichts erinnern. Also, wer bist du eigentlich? Und wo bin ich? Na, jetzt geht's aber los. Ich bin deine Frau und du bist hier bei uns zu Hause. Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Wir sind also verheiratet? Aha. Na, zumindest haben wir anscheinend noch keine Kinder. Was? Natürlich haben wir Kinder. Ach, und wo sind die dann bitte? Na, wo sollen die schon sein? Der Kleine wird gerade gefüttert und gewickelt und die Große ist auf dem Weg in den Kindergarten. Ja, natürlich. Und das machen die Kinder alles alleine. Natürlich nicht. Du wolltest doch unbedingt die beiden Au-pair-Roboter haben. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn meine Mutter uns öfter mal geholfen hätte, so wie das früher mal war. Aber nein, du wolltest natürlich wieder nur den allermodernsten Schnickschnack. Ich sag jetzt lieber nichts mehr. Tut mir leid, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich im falschen Film bin. Ich verstehe gar nichts mehr. Das gibt's doch wohl nicht. Was machst du da? Na was wohl? Ich rufe den Psychodoc. Der soll mal ein paar Worte mit dir reden. Ich denke, du brauchst Hilfe. Was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Reg dich nicht so auf. Jetzt setz dich erst mal hin und trink deinen Kaffee. Wo ist denn der Kaffee? Setz dich hin, sonst kommt auch kein Kaffee. Was ist das denn jetzt schon wieder? Kannst du mir bitte mal erklären, wie das hier alles funktioniert? Oh. Nein, ich meine das ehrlich. Bitte, ich kann mich an nichts erinnern. Wie funktioniert das mit dem Kaffee? Na, wie wohl. Das ist alles programmiert. Sobald ich mich auf einen Stuhl setze, erkennt das Hausprogramm, dass ich es bin. Und die Frühstücksausgabe macht meinen Tee fertig. Ich trinke keinen Kaffee mehr. Und wenn du dich hinsetzt, erkennt das Programm, dass du es bist. Und es gibt Kaffee. Dein Frühstücksbrötchen kommt auch gleich. Zusammen mit deinem Lieblingskäse. Aha. Guten Morgen. Mir wurde gemeldet, dass Sie auf Ihre Figur achten müssen. Deswegen gibt es diese Woche nur Obst und Joghurt zum Frühstück. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ah, na super. Herr Eckert, es ist jetzt 8.55 Uhr. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie in 5 Minuten ein wichtiges Meeting mit Ihren Kollegen aus Singapur, New York, Melbourne, Rom, Helsinki und Buenos Aires haben? Was habe ich? Na, keine Ahnung. Halt mal wieder eins deiner ach so wichtigen Meetings. Oje, in 5 Minuten? Das schaffe ich nie. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wie, wo muss ich denn hin? Hier bleibst du natürlich. Die Hologrammschaltung funktioniert doch super. Du solltest vielleicht nur noch dein Arbeitscenter anschalten, damit du auf alle Daten zugreifen kannst. Hologrammschaltung? Arbeitscenter? Daten? Das geht alles überhaupt nicht. Nein, ich habe doch keine Ahnung, was ich sagen soll. Was habe ich überhaupt für einen Beruf? Was soll ich denn machen? Okay, wir haben noch 4 Minuten. Ich rufe jetzt wirklich einen Arzt. Ich muss ja schließlich auch mal los. Hallo, Frau Eckert. Hallo, Herr Eckert. Wie geht's uns denn heute? Grüße, Herr Doktor. Ich muss jetzt gleich los und mein Mann hat um 9 eine wichtige Konferenz. Aber irgendwie ist er so komisch. Er kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, wo er ist. Er erkennt sogar mich nicht mehr. Der Duschrechner hat bei ihm heute Morgen erhöhte Gehirnfrequenzen festgestellt, aber sonst ist alles okay. Können Sie ihm helfen? Na, da wollen wir doch mal sehen. Herr Eckert, Sie sehen mich ja ganz entgeistert an. Was ist denn heute los mit Ihnen? Herr Doktor, wie kommen Sie denn so schnell? Ich meine, bin ich hier in einem Raumschiff und die Leute werden von A nach B gebeamt, oder wie geht das? Ich verstehe das alles nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch nicht verrückt, aber ich kenne diese Frau nicht und ich weiß nichts von einer Konferenz um 9. Und Sie, Herr Doktor, Sie habe ich auch noch nie gesehen. Sind Sie überhaupt echt? Natürlich bin ich echt. Sie sehen mein Hologramm. Sie kennen sich doch aus mit der Technik. Das ist doch Ihr Beruf. Was ist das? Ja klar, ich bin Techniker. Aber von Hologrammen habe ich keine Ahnung. Ich will hier weg. Ich will nach Hause. Hilfe! Nein! Fassen Sie mich nicht an! Nein! Was? Was ist? Wo? Zu Hause? Oh. Alles wieder normal. Oh, was war das denn für ein blöder Traum? Schatz, hast du was gesagt? Steh endlich auf, du Faultier! Na, hast du gut geschlafen?